Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen zu einer Magazinausgabe des Ö1 Hörspiels, in der wir dem Hörspielkomponisten und Hörspielregisseur Peter Keitzer zum runden Geburtstag gratulieren. Ja, es sind genau 40 Jahre. 1982, zu meinem 30. Geburtstag, war genau die Premiere von meiner ersten Theatermusik am Volkstheater von Turini, Die Bürger. Jahre Erfahrung mit Schauspielern und Musikern, auch am Theater, vor allem im Hörspielstudio. Und da nicht zuletzt im Studio 4 im Wiener Funkhaus in der Argentinierstraße. Peter Keitzer spricht in der kommenden Stunde über einige seiner gesammelten Ideen und Methoden als Komponist von Gebrauchsmusik, wie er sagt, über seine befreundete Musikantenschar, mit der Keitzer für hunderte Hörspiele Musik aufgenommen hat, großteils improvisiert. Er wird über seine Lehrer sprechen und darüber, wie er zu guten Hörspielaufnahmen kommt. Die Basis ist Entspannung. Es gibt niemanden, der in der Badewanne sitzend oder unter der Dusche falsch singt. Er wird immer in der richtigen Tonart singen. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man mit Schauspielern arbeitet. Ja. Wenn wer versucht, unbedingt den Ton zu finden, also das geht ziemlich ins Auge. Ne? Aber bei völliger Entspannung, und wenn man also nicht daran denkt, dass ich jetzt, ob ich jetzt den richtigen Ton treffe oder nicht, ist er sicher da. Um es punkto Entspannung mit einer Badewanne aufnehmen zu können, bedarf es einer Prise Feingefühl. Wie dieses beschaffen sein mag, werden in der Sendung auch die anderen beschreiben. Die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus verschiedenen Disziplinen, die sich auch gleich als Gratulanten und Gratulantinnen einstellen. Es wird sogar gesungen und dies aus prominenten Kehlen, aber erst später. Davor unter anderem Ausschnitte aus Hörspielen, an denen Peter Keitzer mitgewirkt hat als Komponist oder als Regisseur. Dann ist ein anderer für die Musik zuständig. Zum Beispiel Karl Ritter, wenn Wolfram Berger im Hörspiel Räuberzelle von Christian Winkler einen Edelgauner spielt. Er kann nicht mein Vater sein. Ich will das auch nicht. Wenn er mein Vater wäre, dann müsste irgendwas von ihm in mir drin sein. Aber da ist nichts. Na, Bierle. Nicht schauen. Hauptdarsteller in Räuberzelle möge jetzt dann als erster sprechen. Der Zusammenarbeiten waren es einige und es treffen zwei starke Persönlichkeiten aufeinander, wenn Berger und Keitzer im Studio miteinander zu tun haben. Ein seinerzeit sehr gefürchteter Regisseur hat mir einmal den Titel verliehen, Wolfi Berger, einer der wirklich wenigen regieresistenten Schauspieler. Und von dieser Warte aus möchte ich mich beim Peter Keitzer herzlich bedanken für die luftige und ja geduldige, inspirierende, logische, fantasievolle und musikalische Zusammenarbeit in Augenhöhe. Ja, ein absolutes Vergnügen, mit ihm zu arbeiten und sehr unkonventionell, liebevoll und sehr musikalisch. Wolfram Berger hat auch in Kreitzers letztem Hörspiel mitgespielt, in Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis. Aus der Feder der nun zweiten Gratulantin. Eine Autorin, die den Peter seit ihrer Kindheit kennt. Die Häuser der beiden stehen irgendwo in einer zauberhaften niederösterreichischen Gegend. Und kein Golfplatz hat dazwischen Platz. In Kürze in dieser Sendung ist gar noch ein Ausschnitt aus einem Hörspiel zu erleben, in welchem der Herr Komponist und seine Nachbarin verewigt wurden. Die Nachbarin ist Hörspielautorin Magda Wojcuk. Als ich als Teenager angefangen habe mit dem Schreiben, also so das, die ersten Schritte, war der Peter einer jener Menschen, die das nicht nur mitbekommen, sondern auch sehr unterstützt und gefördert haben. Also der Peter und seine Partnerin, die Britta, die sind beide sehr, sehr, sehr wichtig für mich gewesen in Bezug darauf. Und irgendwann habe ich dann die Chance bekommen, mit dem Peter zusammenzuarbeiten. Und mittlerweile haben wir 6 Hörspiele miteinander gemacht. Ich muss aber sagen, dass ich erst sehr viel später verstanden habe, was für ein unglaubliches Glück ich da hatte, am Anfang jemanden an meiner Seite zu haben, dem ich voll vertrauen konnte und dem es auch wirklich wichtig war, was mit dem Text passiert. Was mit dem Text passiert. Ein anderer, der Wojcuks Stücke inszeniert, ist Alexander Schumacher, der den Peter nicht nur als Kollege schätzt. Es ereigneten sich in der erwähnten niederösterreichischen Gegend rund um Wojcuk und Kreitzer mehrere und noch mehr Abende voll des Gespräches und des Weines, um des noch besseren Verständnisses willen. Auch mit Alexander Schumacher, der sich denn auch erkenntlich gezeigt hat. Hey Peter, hier ist Alexander. Zu deinem 70. lass dich ganz doll drücken und lass dich feiern und sei umarmt und mach weiter so. Und im Anschluss gibt's einen kleinen, aber feinen Beitrag aus Literatur und Hörspiel. Mach gut! Till von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Dritter Teil, zu Smashausen. Ich hab den berühmten Spaßmacher vor 20 Jahren auf einem Markt bei Neulenkbach gesehen. Neulenkbach? Unweit davon kenne ich das Gasthaus Wojcuk in Berging. Da können wir die erste Rast einlegen. Die Wirtin kocht hervorragend. Und Magda, die Tochter, ist das anmutigste Geschöpf. Wohl wahr. Und wenn wir Glück haben, ist auch der Hofmusikant da, der Kreitzer. Der füllt sich nämlich bei der alten Wojcuk gerne den Wanst. Ja, und wenn der genug Intus hat, dann spielt er gerne auch. Leider muss ich euch diesen Spaß verderben. Unser erster Halt ist Melk. Mhm. Mein Onkel ist der Prior und erwartet uns schon. Was mit dem Text passiert, also mit der schriftlichen Vorlage für ein Hörspiel, davon war die Rede. Peter Kreitzer weiß darüber nicht nur als Komponist zu berichten, sondern auch als Regisseur. Wobei er in dieser Funktion von jener profitiert, also vom Musiker in ihm. Denn ein Hörspiel anders als musikalisch zu denken und zu bauen, kommt gerade ihm nicht in den Sinn. Also für mich ist ein Hörspiel allein nur vom Text oder von der Bearbeitung des Textes durch Schauspielerei oder durch Stimmen. Ja. Ganz wichtig, ähnlich wie bei der Musik, eine Mehrsätzigkeit zu haben innerhalb dieser Stunde oder was das dauert. Also genauso wie eine Sonate mehrere Sätze hat, also Allegro, Adagio. Und also das muss für mich unbedingt auch in einem Hörspiel sein. Und das muss man sich halt dann als Regie auch selber schaffen dann. Weil das ist im Text oft nicht, also eher gar nicht. Nur ich muss das halt dann so vielleicht umbauen oder das dann so draus machen, dass auch plötzlich eben Allegros und Adagios und Largos und Allegrettos und so draus werden. Nur so bleibt es spannend, rein formal. Ein Beispiel ist schnell gefunden. Eines, in dem die musikalische Form von einem kleinen Insekt erfüllt wurde. Wir haben ja ein paar Sachen miteinander gemacht. Ne? Wenn du dich erinnerst, das gern eine Zeit lang habe ich ja da auch an der Fachhochschule da ein Semester gemacht für Vertonung von Also Medienmusik eigentlich. Und ich habe das immer gern genommen, das Beispiel aus Dokkot. Da gibt es eine Stelle, wo die Frau zu Hause, die Geliebte, Klarheit hat über den Tod von ihm, indem also zwei Militärs so wacheln, kommen und ihr die blutigen Schuhe bringen. Ne? Und da haben wir das doch so gemacht, dass das unendliche Pausen hat in dem Text und dazwischen immer die Fliege. Ja? Also ich bringe das oft also als Beispiel für perfekte Musik. Ja, also dann. Alte Zeiten und die erste von circa zwei gemeinsamen Regiearbeiten dürfen aus der Sicht Ihres heutigen Moderators, der sich den Gratulationen aufs Herzlichste anschließt, hiermit für einen Moment aufleben. Alles Gute, Peter. Eine Szene aus Dog God oder God Dog. Wir wussten und wissen es doch selber nicht so genau. Heute standen sie vor meiner Tür. Im Kampf gefallen, sagte der eine. Ich sagte, wo? Er sagte, tut mir leid, das dürfen wir Ihnen nicht sagen. Ich sagte, wie? Er hat gesagt, tut mir leid, das dürfen wir Ihnen nicht sagen. Und weißt du, was ich gesagt habe? Wo sind seine Schuhe? Und weißt du was? Sie hatten sie tatsächlich dabei. Kannst du dir das vorstellen? Ich sage, und wo ist er? Ich meine sein Körper. Und sie sagen, es war unmöglich, dich mitzunehmen. Sie haben dich in der Wüste liegen lassen. Aber wem erzähle ich das? Also sage ich, na und jetzt, soll ich seine Schuhe beerdigen oder was? Und die beiden leuchten, heben die Schultern und gehen. Da stehe ich jetzt und vor mir stehen deine Schuhe, ziemlich sauber, aber getragen. Und als ich vorhin einen hochhob habe, ich gesehen nur innen drin, da haben sie geschlampt, da klebt Blut in den Ritzen. Weniger Musik ist schwierig zu erreichen. Aber auch das andere Ende des dynamischen Spektrums wird in dem Stück erklommen. War man soeben in einer Art Adagio, ist Chris Pichler an anderer Stelle ins Auto gestiegen. Die Szene ist manchem von uns in Erinnerung geblieben. Auch Chris Pichler hat sie nicht vergessen. Hallo, lieber Peter. Also, da ich nicht die Beste im Anekdoten erzählen bin, spiele ich sie einfach nach. Ich bin jetzt hier draußen im Dunkeln. Ich bin zwar nicht am Land wie damals bei den Aufnahmen von God Dog, wo ich im Auto wild losfahrend irgendwelche wahnsinnigen Texte losbrüllen sollte von der Magda Wolczuk. Und also ich steige jetzt ins Auto. So. Und gebe mal Gas. So, sehr gut. Und du hattest, welches Auto das damals war, weiß ich nicht, aber jedenfalls war es kein elektrischer Fensterheber, sondern ich sollte das mit den Händen runterkurbeln. Den Text hatte ich am Lenkrad groß ausgedrückt, damit ich ihn lesen konnte, und habe Gas gegeben, runtergekurbelt, weil mein Fenster auf und gebe ihm nochmal so und habe rausgebrüllt. Den Text weiß ich nicht mehr, aber ich brülle jetzt einfach mal raus. Alles Gute, lieber Peter, zum Geburtstag! Und um den Hut! So ähnlich war das. Ich habe volle Gas gegeben, bin durch die Pampas irgendwie, und ihr hattet hinten, du und der Philipp Scheiner, das Mikrofon platziert und seid auch da gesessen und habt natürlich geschwiegen, weil man sollte ja nur Text und Umwelt und Geräusche und Autofahren und wie auch immer und so und Gas geben und gib ihm. Und ja, und als dann der Text fertig war, so, habe ich dann voll gebremst und dann hat es irgendwie fast an die Vordersitze geknallt. Da habe ich dich dann zum ersten Mal wirklich Schmähstart erlebt und du hast längere Zeit nichts gesprochen, warst etwas blass. Du wolltest die Szene dann nicht wiederholen. Ich weiß nicht, ob aus künstlerischen Gründen oder wegen meinen fahrtechnischen Fähigkeiten, die sehr, sehr gut sind, bekanntlicherweise. Und ja, das war die Anekdote. Ich denke, das zeichnet dich aus. So die große Freiheit und das Überbordende und Nehmen, was einem kommt, so aus einer Wahrhaftigkeit, das was Authentischem, aus dem Miteinander was entwickeln und im Augenblick einfach sein und in die Sprache, in den Körper bringen. Ja, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Peter. Happy Birthday to you. Ein aufgewecktes Völkchen hat Peter Kreizer im Laufe der Jahrzehnte immer wieder um sich versammelt. Menschen, mit denen er gerne arbeitet. Schauspielerinnen wie Chris Pichler, Peter Simonischek und Brigitte Karner, Wolfram Berger und Vera Borek. Und Musiker, zu denen er eine besondere, professionelle, oft auch freundschaftliche Verbindung hat. Viele Hörspielmusiken sind bei ihm im Wohnzimmer entstanden. Komponierte Improvisation oder improvisierte Komposition, sagt Kreizer. Der Peter holt übrigens gerne weit aus, wenn es sein muss, bis Turini. Also diese erste Theatermusik zum Beispiel, da am Volkstheater, das war eigentlich, wenn ich mir das heute anhöre, genau das, was ich heute abscheulich finde, also ein Gemüsegarten. Ich habe alles da reingepackt, was überhaupt möglich war. Meine Barocklaute habe ich ausgepackt, habe Barocklautenstück gespielt, dann habe ich E-Gitarre und Konzertgitarre und Cembalo und ich weiß nicht, und arabische Fiedel und so weiter. Das hat alles überhaupt nicht zu dem Stück gepasst. Der Regisseur fand das toll, der Turini auch. Da habe ich also selbst alle Instrumente gespielt und so weiter und dann habe ich begriffen, also ich brauche Aufnahmegeräte und muss mir die also im Laufe der Zeit auch besorgen. Also mit einem Tonbandgerät angefangen, mit einer Revox, dann vielleicht der zweite dazu, dass man dann das überspielen hat können und dazu spielen in einem Playback. Das hat sich alles erst aufgebaut. Und dann habe ich natürlich, da es noch damals ja viel Live-Musik gab, zu Theaterstücken, sozusagen mir Musiker gesucht. Also das waren eigentlich eine Handvoll. Der erste, glaube ich, war der Hansi Ciric, den ich kennengelernt habe, der zur Probe einmal nicht gekommen ist, weil er gemeint hat, na ja, ich komme dann, wenn es schon weiter seid und so. Es war natürlich ein bisschen eigenartig. Der zweite, den ich da kennengelernt habe, war der Schurli Graf, ein extremer Blasinstrumentalist, also alles, was der in die Hand nimmt, was irgendwie noch Blasinstrument ist, also kann er einfach und hat auch eine wahnsinnig Bandbreite. Der ist einmal gekommen und hat sich einmal vor der Probe einmal 10 Minuten am Kopf gestellt und hat gesagt, das braucht er jetzt, weil zu beruhigen, weil dann kann er erst spielen. Das war eher skurril und ich musste das natürlich auch Schauspielern und ganzen Theaterbetrieb erklären, dass das halt ganz tolle Musiker sind, aber der muss halt am Kopf stehen und der andere, der kommt halt erst nach 2 Stunden, weil er denkt, wir sollten inzwischen eigentlich das dann so vorbereiten, dass er nur mitspielen braucht. Dann der Toni Burger, der also bis heute auch wirklich einer der wichtigsten auch Freunde ist, der Otto Lechner, ja. Dann kam der Tristan Schulze, Cellist, der kam da frisch aus der DDR und der fand es überhaupt also ganz super, da im Wohnzimmer also einfach spielen und aufnehmen, einfach spielen. Ja, dann kam noch der Herbert Bär Reisinger am Schlagzeug, dann der Patrice Herall, damals in Wien noch gewohnt, grandioser Perkussionist, der leider wieder nach Südfrankreich gezogen ist und jetzt mittlerweile also Weltstar ist. Es kam der Duffer Youssef, der damals noch Teller abgewaschen hat in einer Pizzeria, heute ja Weltstar ist. Und wir haben halt viel miteinander einfach gejammt. Und dann, wie die verschiedenen Aufträge kamen, dann haben wir uns halt getroffen. Ich habe ihnen die Stücke erzählt oder da haben wir das, was ich mir vorstelle, musikalisch, ihnen irgendwie auf der Gitarre oder am Keyboard mal so präsentiert. Ja, und so hat sich das ergeben. Und wir haben oft Stunden aufgenommen, obwohl dann eigentlich nur 5 Minuten oder so verwendet wurden. Und das ist alles archiviert. Es wird ja immer weniger mit Musikern aufgenommen. Also, dass du mit einem Notenblatt jetzt ins Studio kommst und da werden Musiker dann engagiert und wird das eingespielt, das ist jetzt nicht mehr so. Du musst also mit fertigen Musiken musst du ins Studio kommen und das wird dann direkt eingebaut in den Soundtrack. Das heißt, du musst auch jetzt mit den ganzen technischen Anforderungen umgehen können und... Und wir kommen schon noch zur Musik aus dem Computer. Zuvor Anton Burger, Violine, Georg Schwill, Graf, Blasinstrumente, Herbert Beer, Reisinger, Schlagzeug und Peter Keitzer, Klavier, Keyboard und Gitarre. Lehrjahre. Von der analogen Musik zu jener aus dem berüchtigten Computer. Die hat vielleicht nichts Menschliches mehr oder nur ein bisschen, denn die Klaviertasten, die den Computer überhaupt erst ansteuern, bedient selbstverständlich der Komponist selbst. Nichtsdestoweniger, so brillant die Programme auch tönen, an den Klang analoger Instrumente reichen sie halt nicht ganz heran. Vor allem im Vergleich mit den erwähnten virtuosen Musikern. Aber diese Maschinen haben andere Tugenden, wie wir hier nicht lange erläutern wollen, sondern hören. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach: So wird mit Sturmgewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon. Und nicht mehr gefunden werden. Die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden. Und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden. Und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Stunden und Tage können verrinnen wie die Welschrieslinge, wenn man sich mit Peter Kaltzer an seinen Computer setzt und seine Plugins ausprobiert werden. Manche bilden einen Orchesterklang ab wie nix. Man kann das imaginäre Mikrofon im ganzen Ensemble kreuz und quer herumschieben, jedes Instrument belauschen, während die anderen in den Hintergrund verschwimmen. Und überhaupt, der Möglichkeiten sind es viele. Auch in anderen Plugins kann man verloren gehen. In solchen, die sehr schöne, aber sehr elektronische Klänge erzeugen. Oder, wie es Peter Kaltzer auch sehr schätzt, gediegene Beats, wie in dem Tonbeispiel vorhin zu hören war. Es handelte sich um Kaltzers Hörspiel Nur kurze Zeit noch. Eines der wenigen, bei denen er für Musik und Regie verantwortlich war, sowie für einen Teil des Textes. Es sprechen unter anderem Brigitte Karner und Peter Simonischek. Die Musik machen einige der erwähnten Musiker und Insekten und der Computer. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das zweite Wesen sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm. Kommen Sie doch nun bitte selbst, Frau Karner und Herr Simonischek, aus dem akustisch einwandfreien Hörspiel in die natürliche Umgebung unserer Gratulantinnen und Gratulanten, nämlich ans Smartphone mit seinen putzigen, kleinen, eingebauten Mikrofönchen. Corona Fidelity. Bist du nie bei mir, ist es Frohsein so schwer. Grot als Wahl auf einmal, gar kein Sonne mehr war. Grot als Wahl auf einmal, gar kein Sonne mehr war. Heute scheint die Sonne, Peter. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Liebe Grüße von der Deichalm zu deinem Geburtstag, lieber. Es ist einfach wunderbar. Du bist ein großer Künstler und es ist für uns immer eine große Freude, mit dir zu arbeiten, dich auf deinem Weg als unbeirrbarer Künstler zu begleiten. Ja, weißt du, als wir das Hörspiel im Gasthaus gemacht haben, das war ein wunderschöner Sonntag. Oder als du bei uns zu Hause warst, und wir die griechische Mythologie zerpflückt haben. Genau. Und das Gemächte des Kronos aus dem Fenster geschmissen. Der irgendein Gemächte jedenfalls über die Schulter aufs Gewicht. Und Aphrodite geboren wurde. Sehr schön. Ja, wir haben in den ganz großen Texten gewühlt. Und du hast was Tolles draus gemacht. Ganz toll gemacht. Ja, du und deine Britta Kettner. Ja, wunderbar, lieber. Also, zu deinem Geburtstag. Lass dich feiern. Lass dich feiern. Und es feiern auch Brigitte und Peter. Musik eines von Kaltzers wichtigsten musikalischen Partnern, von Anton Burger. Albatros. Albatros von Anton Burger, der zuvorderst für Streich- und Zupfinstrumente zuständig ist und auch für das Blasrohr, wie noch zu hören sein wird. Er hat ebenfalls einen Geburtstagsgruß geschickt. Ja, lieber Peter, kaum zu glauben, dass an diesem deinem runden Geburtstag ein Siebener davorsteht. Aber für deine für immer junge Künstlerseele ist das ohnehin unerheblich. Über die vielen Jahre unserer Freundschaft und künstlerischen Kooperation sind wir durch so manche Höhen und Tiefen gewandert. Dabei konnte ich immer von dir lernen, meist ohne es unmittelbar wahrzunehmen, da dir jedes Schulmeistern oder gar Zwingen absolut fremd ist. Du bist ein großer Ermöglicher und Tunlasser und hast mittels einer geradezu anarchistischen Offenheit uns Musikanten oft zu Höchstleistungen verführt. Wenn ich nach so mancher Session das Gefühl hatte, da wäre bei meinem Spiel wohl noch eine Menge Luft nach oben gewesen, war ich dann vom Endergebnis stets positiv überrascht bis verblüfft, wie du es als großer Musikmagier verstehst, aus einem wilden Konglomerat an Ideen und Tönen die reinen Essenzen herauszudestillieren. Sei zu deinem Geburtstag herzlich umarmt und gebusselt auf zahlreiche weitere musikalische Expeditionen. Alles Beste wünscht dir dein Burger Donul. Die Musikerinnen und Musiker, mit denen Peter Kaitzer arbeitet, zeichnen sich nicht nur durch ihre Virtuosität aus, sondern, wie hier angemerkt werden darf, auch durch eine seltene Art von Bescheidenheit oder Genügsamkeit. Oft liegen die gemeinsamen Musikaufnahmen jahrelang in Kaitzers Archiv, bis er sie in einem Hörspiel gebrauchen kann und die Musikantinnen und Musikanten bezahlt. Genügsam hat denn auch der Herr Composer im Studio zu sein, wenn er zum Hörspiel nur Klänge beizusteuern hat, meint der alte Hase. Du musst, wenn du Hörspielmusik machst, alle Eitelkeiten ablegen. Weil beim Hörspiel ist halt jetzt schon einmal wichtig, also auch der Text. Ne? Und es muss dir halt gelingen, dass du mit dem Text zusammen Musik machst. Und sich selbst verwirklichen ist nicht so angesagt. Jedenfalls nicht als Komponist. Wie er da im Hörspielstudio sitzt und wie im Falle Peter Kaitzers unbeirrbar und auch im letzten Augenblick komponiert. Aus dem Archiv und aus dem Handgelenk, welches genau weiß, was zu tun ist. Aber eben als Mensch, den wir hier auch nicht unterschlagen wollen, bleibt Herr Kaitzer im Gedächtnis. Auch meine Kollegin Julia Reuter. Wenn ich an Peter Kaitzer denke, habe ich zuallererst ein orangenfarbenes Geldtascherl in Form eines Katzenkopfes vor Augen. Das lag immer vor ihm auf seinem Regieplatz im Hörspielstudio, damals 2011, als wir gerade »Wie Sie ein schlechter Liebhaber werden« von Peter Danzinger produzierten. Das war eine meiner ersten Regieassistenzen, die ich bei Peter machen durfte. Begegnet ist er mir allerdings schon davor, im Rahmen einer anderen Produktion, als Komponist für das Hörspiel »Am Anfang war die Nachtmusik« nach dem gleichnamigen Roman von Alissa Walser. Mit einer unbeirrbaren Ruhe spielte Peter damals seine Musik ein. Die Produktionshektik, Zeit ist nämlich immer knapp im Hörspiel, ignorierte er gekonnt. Peter hat eben sein eigenes Tempo. Einmal wollte er uns einen Witz erzählen, den wir allerdings nicht verstanden haben. Und zwar lautete dieser: Gehen zwei Musiker an einer Bar vorbei. Und weiter, wollten wir wissen. Wieso weiter? Das war der Witz, entgegnete Peter entrüstet darüber, dass wir nicht lachten. Die anschließende Debatte beendete er mit der Aussage: Ihr seid eben keine Musiker. Lieber Peter, alles, alles Gute zu deinem 70. Geburtstag. Bleib so, wie du bist und verlier bloß nie deinen Humor. Das wäre in der Tat ein herber Verlust für den einen oder anderen von Kaitzers Zeitgenossen. Weiß auch Ö1-Hörspielchef Kurt Reisnecker. Das Hörspiel ist ja die einzige Kunstform des Radios, die alles darf. Und am besten ist das Hörspiel, wenn es einen doppelten Imperativ, wie ihn Ernst Jandl formuliert hat, erfüllt, nämlich hör, Spiel. Und beides ist im Werk von Peter Keitzer zu finden. Man muss auch sagen, er hat Hörspiele produziert, bei denen etwas vorkommt, was selten im Hörspiel vorkommt, nämlich der Humor. Und dafür schon gebührt ihm großer Dank. Humor kann man als Keitzer gut gebrauchen. Zumal in sogenannten Hörspielkreisen, die auch eine kleine Schneekugel der Kunst und der Kunstsinnigkeit sein können. Und wenn dann einer ein Pragmatiker ist, ein Gebrauchsmusiker vielleicht, dann wird schon manche Nase gerümpft. Also in dem Sinn ist ja das ja ein bisschen so wie jetzt gar nicht so negativ gemeint, Gebrauchsmusik. Und da gibt es halt auch gute und schlechte. Aber es ist die Frage, ob es gebraucht wird. Und Beispiele beleben den Kreislauf. Keine Sorge, das Schlimmste piepsen wir aus. Wie aus einer Zusammenarbeit leider nichts wird und Peter sich zum Gebrauchsritter schlagen lässt. Die Beverly Blankenship, mit der ich ja einiges gemacht habe, die wollte mich haben für Theaterproduktion im Schauspielhaus, also irgendwas Kunst und so. Und mit dem Klangforum, die haben das abgelehnt, mit mir zu arbeiten, weil ich bin ein Gebrauchsmusiker. Schämt er sich gar nicht? Nein, ich war ein bisschen betroffen und da hat er ja noch gelebt, dem Otto M. Zückern, dem habe ich das gesagt und habe gesagt, ich bin eigentlich, bin zutiefst, sagt er, geh, sch** dich nicht an, diese W***, sei froh, dass du nur Gebrauchsmusiker bist. Naja, dieser Kunstanspruch, den er, also so diese moderne oder zeitgenössische Musik hat, nicht? Das ist ja auch ein selbstgewähltes Exil, das er sich begeben, weil es will ja eigentlich oder? Also da bin ich lieber Gebrauchsmusiker, ja. Dessen Talent wohl auch in der Fähigkeit zur Improvisation liegt. Auch im Hörspielstudio, dann, wenn bereits produziert wird, also auf den letzten Drücker. Auch dann ist Keitzers Improvisationstalent kein Schaden. Davon berichtet unter anderem Leonhard Koppelmann, ein Hörspielregisseur, für den Keitzer viele Male komponiert hat. Auch so entstehen Freundschaften. Peter Keitzer wird 70? Da habe ich mich, glaube ich, verhört. Ich habe gedacht 17 oder 7 vielleicht. Kommt jedenfalls ganz drauf an, in welcher Gemütsverfassung er gerade ist und wie wir bei den Produktionen giggeln und lachen. Denn das ist vielleicht das hervorragendste Merkmal von in der Zusammenarbeit mit Peter, dass viel gelacht wird und dass weniges schon den Anlass zum Lachen gibt und dass seine ganze Produktion von großer Fröhlichkeit getragen ist. Wir haben jetzt ein knappes Dutzend Arbeiten zusammen gemacht im Hörspiel, als Live-Hörspiel auf der Bühne, im Theater zuletzt. Und diese Fröhlichkeit ist uns bei keiner noch so stressigen Arbeit jemals abhanden gekommen. Und das andere an Peter ist die lebende Diskothek oder eine Wurlitzer, wie man sie sich besser nicht vorstellen kann, denn in dieser Diskothek gibt es keine fertigen Platten, sondern alles entsteht nach Wunsch in der Sekunde neu. Daran muss man sich als Regisseur auch erstmal gewöhnen, dass der Komponist einem die ganze Zeit im Nacken sitzt. Aber wenn man damit irgendwann zurechtkommt, dann ist es natürlich ein Schlaraffenland, ein musikalisches Schlaraffenland, das sich auftut. Denn man braucht nur einen Gedanken zu äußern. Hör mal, Peter, irgendwie sowas mit Mönchsgesang, tibetanisch und Hörnern und vielleicht aber auch irgendwie mit so einem Basso continuo oder lass mal irgendwie was mit, es muss was christlich-tibetanisches sein. Und was man dann von hinten hört, ist nur, jojo, Moment. Und dann verschwindet Peter unter seinem Kopfhörer und ist dann vielleicht für 1, 2, 3 Minuten eben nicht ansprechbar. Also ist auch eine kurze Pause für die Lachmuskeln. Und dann kommt etwas, das viel besser ist als alles das, was man sich vorher vorgestellt hat. Und einen für das Stück, das man gerade eben inszeniert, auf 1000 neue

einem von ca. 180 gemeinsamen Hörspielen von Götz Fritsch und Peter Keizer. Die Musik, die da gleich kommt, mag Ihnen bekannt erscheinen. Sie war in dieser Sendung schon zu hören. Eine Wohnzimmeraufnahme entstanden in Keizers Haus und im Jahr 2003 in einem Hörspiel eingesetzt, für das Götz Fritsch mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet wurde. Schlaf schön, Großvater oben im Baum. Nun ist die Dämmerung ertrunken, für immer vorüber bis morgen. Mit einem Male ist es Nacht. Und überall werden Kinder und alte Männer ins Bett gelockt und schlafen gelegt. Schlaf schön, Baby. Der Sandmann, der kommt. Oder die alten starräugigen Männer werden von ihren Töchtern zugedeckt, wie Papageien. So. Und bleiben die ganze Nacht lang wach, mit glasigen Augen, damit der Tod sie nicht im Schlaf überrascht. Die Laterne eines Bauern glitzert als ferner Funke am Hang, hoch am Schlaregeberg. Der Schlaregeberg, jener mystische Tumulus, schreibt ehrwürden Eli Jenkins in seinem Gedichtzimmer, das Mahnmal von Völkern, die in der Gegend von Schlaregeb gewohnt haben, noch ehe die Kelten das Land des Sommers verließen. Der Berg, auf dem die alten Hexenmeister sich aus Blumen eine Frau machten. Mr. Waldo sitzt auf seinem Stammplatz in der Seefahrerschenke. Als Junge, da wohnte ich in Pembroke, am Turm. Was hatte ich da, ein schwarzes Fell? Da hatte ich nur 6 Pennies Wochenlohn. Als des Schornsteinfegers Gesell. Fake, Schornsteinfeger, fake, so weinte ich zu Pembroke der Stadt. Barfuß im Schnee, bis eine junge Frau sich meiner erbarmet hat. Armer Schornsteinfeger Gesell. Bist schwarz wie's Pikas, sie sprach. Seit mein Mann von mir fort ist, sieht keiner mehr meinen Schornstein nach. Unter dem Milchwald von Dylan Thomas. Musik Peter Keizer, Regie Götz Fritsch. Anton Burger, der jede Menge Seitenklänge für Keizer, also auch für Fritsch, eingespielt hat im Laufe der Jahrzehnte. Anton oder auch Toni Burger hat uns für diese Sendung noch ein Stück geschickt. Hier kommt das Blasrohr zum Einsatz. Anton Burger mit Geige und Blasrohr. Und Magda Wojcuk über Peter Keizer. Der Peter ist unglaublich leidenschaftlich. Und zwar in jeder Hinsicht. Also wenn ihn etwas aufregt, genauso wie wenn er traurig ist oder wenn ihm etwas richtig am Herzen liegt. Also so zum Beispiel, wie der Peter seine Katzen liebt, das ist schon sehr speziell. Und ich meine, er liebt halt auch die Vögel, ja. Ich glaube, er verfüttert am Tag ungefähr 5 Kilo Körner. Und wenn ich ein Vogel wäre, ich würde im Garten von Peter leben, obwohl die Katzen auch da sind. Weil es gibt dort so eine große Auswahl an Körnern und Fettringen und, ja, Vogel im Garten von Peter müsste man sein. Oder ein Mäuschen im Studio, wenn er Regie führt. Er holt übrigens gerne aus. Ja, Regie führen ist sowieso, würde ich sagen, 90% Sozialtaktik, obwohl ich heute gerade gelernt habe, dass Sozialtaktik was Negatives ist, weil es irgendwie Hinterlist ist oder sowas. Aber so meine ich das nicht. Ja. Also ganz wichtig war für mich mein Lehrer in klassischer Gitarre, also auf der Hochschule, damals, der ein furchtbarer Reaktionär war. Und wir haben alle, also besonders in der Gitarrenklasse, das alles ziemlich abgelehnt, weil er eben ein alter Zopf war und man hat auch so nicht genau gewusst, was er eigentlich gemacht hat von während dem Tausendjährigen. Aber der hat natürlich Tricks drauf gehabt, Pädagogik, das habe ich alles viel später erst verstanden. Er hat mir zum Beispiel einmal, wie ich als Aufgabe gehabt habe, da jetzt einen Bach zu spielen, war natürlich völlig fertig und unentspannt, packt er plötzlich so einen Zuckerlauf, wickelt es aus dem Papier und gibt mir es zum Lutschen. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Idiot? Will mich jetzt auf den Arm nehmen und mich blamieren da jetzt vor allen und so weiter? Da waren immer alle dabei, also die an dem Tag eingeteilt waren. Und viel später habe ich erst begriffen, wenn du in der, also mit der Kinnlade, also wenn du zum Beispiel jetzt um den Mund herum entspannt bist, dann bist du auch im ganzen Körper entspannt. Und plötzlich ist der Bach geflossen. Ne? Und ich mir dachte, der hat einfach einen Vogel, ist schon total senil. Ne? Und das hat er ja öfters gemacht. Er hat aber nie dazu gesagt, warum. Und das waren auch seine tollen pädagogischen Kniffe. Und das nenne ich auch Sozialtaktik. Beiläufig die irgendwas machen lassen oder wenn er dir gesagt, warum er das macht, bist du erst wieder verspannt. Ne? Und das Gegenteil ist anzustreben, wie hier bereits zu lernen war. Die Entspannung. Der Genüsse von Keizers erwähnter Sozialtaktik als Regisseur dürfte zum Beispiel Tonmeisterin Anna Kunzio schon öfter teilhaftig werden. Natürlich hat der Peter auch ein Konzept, aber er hat auch überhaupt kein Problem, das über den Haufen zu schmeißen. Oft auch schon gleich nach der Besprechung auf dem Weg vom Regieplatz ins Studio. Peter bringt da immer wieder gern seine neuesten technischen Errungenschaften mit ins Studio. Zum Beispiel eine Software, wo man Schritte simulieren kann. Da kann man auswählen, wer welche Schuhe auf welchem Boden anhat und geht. Also Sandalen oder Bergschuhe oder Flipflops oder was auch immer. Auf Holzboden oder Asphalt oder Schnee oder Wüstensand. Und dann hat er vielleicht auch noch einen verstauchten Zehen am linken Fuß. Mit sowas experimentiert er schon recht gern. Und weil man im Studio ein Team ist und im intensiven Austausch, manches Mal die Technik, die Regie und die Regieassistenz, weiß auch Julia Herzog über den Jubilar manches zu erzählen, möglicherweise wie das in Schlüssel- und meist Schlüssellochfunktionen wie der Regieassistenz so ist, mehr als mancher anderer. Peter Keizer hat mir im Vorfeld erzählt, dass ihm diese Sendung zu seinem 70. Geburtstag sehr unangenehm ist. Aber noch viel schlimmer wäre es für ihn, es gäbe diese Sendung gar nicht. Peter ist unschlagbar darin, großartige Atmosphären herzustellen. Sei es während einer Aufnahmesituation mit den Schauspielerinnen und Schauspielern oder im Hörspiel durch die rhythmische Setzung von Musik und Sprache. Vor der Zusammenarbeit mit Peter waren mir Musikinstrumente wie Santur, Bendir, Mai oder Ballama kein Begriff. Von ihm lerne ich bei jeder Produktion etwas Neues dazu. Das ist ein wunderschönes Privileg und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Lieber Peter, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 70. Geburtstag. Naja, das Element der Stille ist ja ganz was Wichtiges, Elementares. Nicht? Merkt man wieder auch, besonders bei Barockmusik, weil da eben die Struktur auch so angelegt ist, dass also man automatisch weiß, die Pause gehört dazu. Die Stille und die Pause im Hörspiel. Ein Naturphänomen fast. Mit enormen Kräften. Aber wir können hier nicht allen Weisheiten Raum geben. Wir feiern den 70. Geburtstag eines Hörspielmenschen, der auf 40 Jahre Kompositionstätigkeit zurückblickt. auf lange gewachsene berufliche und menschliche Verbindungen, auf Erfolge, aber was ist schon ein Erfolg, und auf 4 Jahrzehnte Hörspielgeschichte. Noch von vielem spricht Peter Keitzer in dem Interview für die Sendung. Von Georg Mittermeier, seinem Produzenten für Filmmusiken und nicht zuletzt während jener 13 Jahre, in welchen Peter Keitzer für Ö1 Designations komponierte. Davon, wie wichtig Mittermeier war, der jetzt im Ruhestand ist und diese Ruhe auch in dieser Sendung bewahren wollte. Keitzer erzählt über sein laufendes Projekt mit dem Titel Doppelgängerscheu, fiktive Dialoge aus Originalzitaten von Arthur Schnitzler und Sigmund Freud, ein Hörspieltext von Keitzers Lebenspartnerin Britta Kettner. Die Sprachaufnahmen dafür beginnen in diesen Tagen. Dann wird komponiert und gebaut und fertiggestellt und im Mai wird ausgestrahlt. Wir informieren Sie über den Termin rechtzeitig in der Ö1 Hörspielpost, unserem Newsletter, den Sie gerne abonnieren können, wenn Sie über unsere Hörspiel- und Kunstradioproduktionen und Sendungen Bescheid wissen möchten. Sie kommen zum Abo über die Internetseite newsletter.extra.orf.at. Dorthin finden Sie auch über unsere Hörspielseite oe1.orf.at/hörspiel mit OE geschrieben. Wenn Sie von Peter Keitzer noch nicht genug gehört haben, aber bereit sind, einen Podcast anzuhören, dürfen wir Ihnen einen solchen anbieten. Ab Montag, den 24. Jänner 2022, sind größere Interviewstrecken unseres Gespräches im Hörspiel-Podcast zu konsumieren. Überall, wo unsere Podcasts angeboten werden, vor allem in der ORF-Radiothek. Peter Keitzer spricht dort noch über Sentimentalität, die mit Gefühl verwechselt wird, über seine große Leidenschaft für Henry Purcell, zumal für seinen King Arthur. Er vertieft das Thema gar am Beispiel der Frost-Scene und ihrer tollen Struktur und spricht dann doch wieder vom Gefühl. Es war schon später Abend und die Interview-Etikette. Na, also zum Beispiel, wenn jetzt auf der Geige... Ja, ist sentimental. Wenn ich... kann unter Umständen Gefühl vermitteln. Dieses Ö1 Hörspiel-Magazin können Sie ab jetzt 7 Tage lang nachhören über die Ö1 Internetseite oder ebenfalls als Podcast. Morgen im Kunstradio um 23 Uhr wird der 1.059. Geburtstag der Kunst gefeiert. Und in einer Woche im Ö1 Hörspiel bringen wir Andreas Sauters Der Mann im Turm oder Das Geheimnis der Zeit. Informationen dazu finden Sie auf oe1.orf.at. Im Namen der Hörspielredaktion dankt Philipp Scheiner für Ihre Aufmerksamkeit. Fünf